Er hat Musikgeschichte geschrieben, auf jeden Fall nicht ganz in der Musikrichtung, aber schade. Er hat in der Musikbewegung viel erreicht. War eine Persönlichkeit im Popgeschäft, ja, aber mein spezieller Fall war es nicht. Aber trotzdem ist traurig, dass er nach all den Querelen so abgehen musste. Also schon irgendwie bedrückend, ja. Absolute Bestürzung, ich bin total geschockt. Gehörte zu meiner Kindheit, ich war nie ein Fan von seiner Musik, aber ist ein toller Künstler, ein Idol. Wessen doch zu vergleichen, Elvis Presley vielleicht? Ich habe natürlich nicht so viel Beziehungen als Oma. Irgendwie tut es mir trotzdem leid. Er war eigentlich ein armes Würstchen, so, das ist meine Meinung. Ja. Bin ich mal schockiert. Habe ich gar nicht mitgekriegt, nein. Tolle Musik. Ein großer Idol, sein Name. Da, wo er angefangen hat mit seinen OPs, ich meine, es ist zwar schön, dass die Fans hinter ihm stehen, immer noch, aber ich fand seine Art mit dem Operieren immer schon blöd. Für die sogenannten Laien undurchschaubar. Es war aber auch vorher abzusehen, dass er nicht lange unter uns weilen wird, bei den ganzen OPs, die er hinter sich hat. Ne? Natürlich traurig, er war eine Ikone. Wäre gut, wenn er ein guter Geist, ein Symbol, eine Metapher für alles Verrückte und Kreative geblieben wäre.